Um Adjektive zu intensivieren, kann man immer ein sehr vor das Adjektiv stellen. In der Alltagssprache verwendet man aber oft andere Wörter mit der gleichen Bedeutung wie diese aus unserem Dialog. Total, echt, voll, wahnsinnig, krass, extrem. Diese Wörter kommen alle aus der Alltagssprache. Im geschriebenen Deutsch findet man sie in dieser Funktion nicht. Sie stehen immer vor dem Adjektiv, auf das sie sich beziehen. Während das Adjektiv seine Formen je nach Genus und Kasus verändert, bleiben die Intensivierungen unverändert. Hören Sie ein Beispiel. Das war ein total guter Film. Oder? Habe ich dir schon von diesem total guten Film erzählt? Vorsicht! Es gibt diese Wörter zur Intensivierung auch als Adjektive. Dann verändern sie aber nicht nur ihre Form, sondern auch ihre Bedeutung.